Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Willkommen zum letzten Panel des Tages mit dem Titel EU Sixpack der Piratenpartei and Beyond. Mein Name ist Tom Odebrecht, bin europäischer oder europapolitischer Referent der Landtagsfraktion im Landtag NRW, aber heute natürlich in komplett neutraler Mission unterwegs. Wir behandeln heute den EU Sixpack, den der Piratenpartei, nicht zu verwechseln mit anderen Sixpacks. Der wurde auf der letzten Euvicon auch schon besprochen und auf dem BPT in Neumarkt verabschiedet. Der EU Sixpack umfasst verschiedenste Themen. Wir greifen uns zwei entscheidend raus, die an 1 und 2 auch in dem Programm stehen, nämlich das Demokratie-Add-on und die Zukunft des europäischen Wirtschaftsraums. Besonders vor dem Hintergrund der Krise der Anhaltenden ist das zu diskutieren. Und natürlich wollen wir auch sehen, wie man vielleicht das Programm weiterentwickeln kann. Ich bitte kurz, dass sich die Teilnehmer am Panel vorstellen. Vielleicht fangen wir einmal außen an. Ja. Guten Tag, ich bin Eva Heidbreder. Ich bin Juniorprofessorin an der Uni Düsseldorf. Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt europäische Integration. Das heißt, ich forsche und lehre zu Europa aus politischer Perspektive und bedanke mich recht herzlich für die Einladung, um hier Ideen zu diskutieren. Mein Name ist Georg Frigger. Ich bin im ATTAC-Koordinierungskreis und bei ATTAC habe ich mich auf die Themenfelder bedingungsloses Grundeinkommen und soziale Sicherungssysteme spezialisiert und außerdem mit dem großen Pendel Europa unter dem Blick der Eurokrise und Pakt für Wettbewerbsfähigkeit und Europa geht anders. Wir mussten erst mal klären, wer sich hier zuerst vorstellen darf. Alexander Trennhäuser von der Initiative Mehr Demokratie. Ich bin bei Mehr Demokratie unter anderem im Bundesvorstand. Wir haben ja im vergangenen Jahr gegen den ESM-Vertrag Klage vor dem Verfassungsgericht eingelegt. Die größte Bürgerklage, die es in Deutschland je gegeben hat, mit über 37.000 Unterstützern. Und das hat uns natürlich auch einige Leute in den Verein oder an den Verein heran, Gott sei Dank nicht in den Verein, reingespült, die gesagt haben, ja, Europa ist ja generell Mist und wir sind nie gefragt worden, die sagen jetzt Euro und das wollen wir alles gar nicht, wollen das alles wieder, dass die Nationalstaaten das machen. Das ist nicht unsere Position, das war sie auch damals schon nicht. Unsere Position ist, wir müssen die Menschen an der Gestaltung Europas beteiligen und wir müssen ihnen vor allem die Entscheidung darüber überlassen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und genau das haben wir eben auch beim ESM-Vertrag gefordert, nämlich wenn man eine so weitreichende Entscheidung trifft, dann muss es darüber auch einen Volksentscheid geben. Ja, hallo, ich bin Nico Kern. Ich bin im Landtag NRW für die Piraten und gleichzeitig der europapolitische Sprecher und Ausschussvorsitzender im Ausschuss für Europa und eine Welt. Und ich bedanke mich bei allen Gästen, dass sie hier den Weg zu uns gefunden haben und freue mich auf die Diskussion. Kurz zum Ablauf. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger als eine Stunde Diskussion geben hier am auf dem Panel und dann die Diskussion, um dann die Diskussion aufzumachen und Fragen zu beantworten. Ja, hatte ich schon getan, mache ich gerne nochmal. Mein Name ist Tom Odebrecht, ich bin der europapolitische Referent der Fraktion der Piraten im Landtag NRW. Komplett neutral. Die zwei Themen, die wir hier besprechen im Rahmen des EU Sixpacks, Demokratie-Add-on für Europa, Stichworte Demokratiedefizit, Machtkonzentration Brüssel, Bürgerbeteiligung und die Zukunft des europäischen Wirtschaftsraums, gehört natürlich auch der Euro dazu. Gleich die Frage an Herrn Kern, wie genau hängt das zusammen? Wieso ist es wichtig, die Weiterentwicklung der Demokratie auf europäischer Ebene zusammen oder vor dem Hintergrund der Zukunft des Wirtschaftsraums in Europa zu diskutieren? Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Frage in unserer Zeit. Wir erleben, dass Entscheidungsdruck aufgebaut wird, dass wesentliche Entscheidungen für unsere Gesellschaft getroffen werden. Und gleichzeitig wird uns mehr oder weniger direkt suggeriert, das sei alles alternativlos. Und man wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Und im Zweifel hat der Bürger keine Einflussmöglichkeit auf die Entscheidungsgremien, die letztendlich verantwortlich sind über die Politik, die gerade hier stattfindet. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, was wir auch als Piraten, gerade als Piraten und als internationale Bewegung aufgreifen müssen und uns Gedanken darüber machen müssen, wie können wir diesen Konflikt sinnvoll auflösen. Denn die eine Antwort, die in der Debatte gegeben wird, ist ja die, dass man sich zurück zu den Nationalstaaten orientieren will und gesagt wird, das ist jetzt der Ansatz, das ist die Lösung, um diese mangelnde Entscheidungsmöglichkeit aufzuheben. Aber ich denke, das kann uns ja als transnationale Bewegung nicht befriedigen. Das kann ja nicht unser Ansatz sein. Und deswegen treten wir dafür ein, dass wir sagen, ja, die Entscheidungsebene Europa ist schon richtig, aber dann müssen wir sie tatsächlich so ausgestalten, dass sie auch demokratieverträglich, um es mal so zu formulieren, dass das Ganze demokratieverträglich passiert. Das heißt, dass die Bürger tatsächlich Einfluss nehmen können. Das fehlt zurzeit. Es wird immer mehr Hinterzimmerpolitik gemacht, Sondergremien geschaffen. Das Wort ESM ist jetzt heute schon und gerade eben auch nochmal wiederholt gefallen. Und das ist ein Beispiel von vielen, wo wir sagen, so kann Demokratie im 21. Jahrhundert in Europa jedenfalls nicht funktionieren. Um das gleich aufzugreifen, die Anschlussfrage im EU-Sixpack heißt es, das Defizit an demokratischer Legitimation in der Europäischen Union besteht seit ihrer Gründung und wurde im Zuge des europäischen Einigungsprozesses nicht entschieden genug angegangen. Zitat Ende. Was sind grundsätzlich gesprochen die größten Versäumnisse auf europäischer Ebene bezüglich der demokratischen Legitimation der Institutionen, des Gesetzgebungsprozesses, vielleicht später noch nicht jetzt, auch des nicht eigentlichen Gesetzgebungsprozesses? Vielleicht an Frau Professor Dr. Heilbreder. Ja, danke. Das ist jetzt eine große Frage mit vielen Fragen drin. Also eigentlich die Frage, was ist dieses Demokratiedefizit? Wenn ich es so zusammenzauen darf. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen, die in der Diskussion häufig durcheinander vermischt werden, auseinanderhalten. Die eine ist die Frage nach, wie stellen wir uns grundsätzlich demokratische Prozesse vor? Wollen wir eine Basisdemokratie mit Bürger entscheiden? Müssen wir das deutsche Grundgesetz ändern, weil wir das wollen? Das ist eine Frage. Die andere ist, wie laufen diese europäischen Prozesse eigentlich ab und wie nutzen wir die? Ja, in dem europäischen Demokratiedefizit-Diskussion ist als Lösung der letzten 15, 20 Jahre, 30 Jahre immer der Ruf gewesen, wir müssen das Europäische Parlament stärken. Das ist die direkte Repräsentation der Bürger. Seit 79 direkt gewählt. Mit jedem Machtgewinn des Parlaments, indem man das Parlament gestärkt hat, sind weniger Menschen zur Wahl gegangen. Ja, das heißt, die Lösung, die man angeboten hat, wir stärken die, die direkt gewählt sind, ist in der Anwendung nie so angekommen. Das heißt, wir haben zwei Demokratiedefizitprobleme da. Wir haben eins, das ist, wie funktionieren die Institutionen zusammen, wie werden Entscheidungen getroffen, ist das die Art, in der wir das wollen? Die andere Frage ist, die Mechanismen, die wir haben, wie nutzen wir die denn und was passiert tatsächlich im Alltag? Ja, da sind wir bei der ganzen Wirtschafts- und Währungsunion, bei der ganzen Krisenbewältigung bei einer Sache. Die wichtigsten Entscheidungen werden gar nicht mehr in den europäischen Prozessen getroffen. Ganz großes Problem. Ja, die andere Frage jetzt wieder, wenn wir uns die europäischen Institutionen anschauen, und da ist auch wichtig zu verstehen, was ist denn, wie funktioniert diese europäische Demokratie? Als einfache Formel, in Staaten haben wir eigentlich eine Gewaltenteilung, in der EU haben wir eine Gewaltenverteilung. Ja, das, was wir aus Staaten kennen, das Parlament schlägt ein Gesetz vor, oder wir haben eine Exekutive, wir haben eine Regierung, dann wird im Parlament entschlossen und dann wird das umgesetzt von der nationalen Verwaltung. In der EU läuft die Logik anders. Wir haben verschiedene Klientelgruppen. Wir haben die Staaten, wir haben das Gemeinwohl und wir haben die Bürger. Idealfall. Ja, weil man so eine gemischte Gemengelage hat, kommt die Kommission fürs Allgemeinwohl, macht einen Vorschlag und die Staaten und die Bürger, Parlament und der Rat, handeln das untereinander aus. Das wäre die Logik einer idealen europäischen Prozesses. Ja? Also eine Frage ist, ist das ein legitimer Prozess? Wollen wir den so? Können wir den so machen? Ist es eine Kompromisslösung? Ja? Und was wir immer in der EU diskutieren, ist, wenn wir das Parlament wirklich stärken, wenn wir das, was in dem Sixpack drinsteht, ja? Wenn wir sagen, nur das Parlament soll Vorschlagsrecht haben für Gesetze, so wie in jedem Parlament, was das Europäische Parlament nicht hat. Ja? Was ist die Konsequenz? Wir machen die EU viel mehr wie einen Staat. Da folgt ganz viel raus. Da müssen die anderen auch eine andere Rolle kriegen. Das ist das Problem bei dieser EU, die ist eben kein Staat. Und viele der Lösungen gehen dahin, entweder machen wir sie zum Staat oder wir machen sie wieder viel weniger. Und die EU ist etwas zwischendrin, das macht sie schwer verständlich. Das macht dieses Demokratiedefizit, es ist halt, ja, ist weder das eine noch das andere. Die Frage ist, aber es hat Prozesse, die legitimieren können im gewissen Sinne. Ja? Die Frage nach einer europäischen Volksabstimmung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in unserer Legitimierungslogik die Staaten rausnehmen. Die sind weg. Die Bürger machen das direkt. Ja? Das hat alles große Konsequenzen. Also, was ist das Demokratiedefizit in der EU? Eins ist, die EU ist ein Zwischending. Und die Art, in der legitim entschieden wird, ist nicht ganz sauber, das eine oder andere. Das macht es so schwer verständlich. Wir können uns jetzt überschreiten, ob die Art, in der das funktionieren sollte, idealerweise, ob das okay ist. Noch viel schlimmer ist aber das Problem, dass da, wo es legitimer sein könnte, überhaupt noch nicht mal jemand mitmacht, dass es nicht wahrgenommen wird. Ja? Die Tatsache, dass das Europäische Parlament mit jedem Machtgewinn, und das hat wirklich Macht, das hat mitzubestimmen in wichtigen Dingen, es geht keiner hin. Ja? Das ist noch ein weiteres Problem. Und da sind die ganzen Fragen nach dem Demokratie-Add-on. Wie wird Europa kommuniziert? Wer bestimmt da was gesagt? Wer kriegt was mit? Welcher Bürger weiß was oder nicht? Die sind da, glaube ich, wichtig und ein interessanter Ansatzpunkt. Immer bei der Frage Demokratiedefizit, ja, wer macht denn was? Wer repräsentiert wen? Und wie hängt das zusammen? Schwere Frage, schwere Antwort, Entschuldigung. Herr Tonneuser. Ich glaube, wenn man jetzt gerade so als Pirat im Wahlkampf unterwegs ist, dann kriegt man eine und auch über Volksabstimmungen redet, was ja auch bei der Piratenpartei ein großes Thema ist, ganz ähnliche Antworten wie wir, wenn wir unterwegs sind für das Thema werben, nämlich die haben uns ja nie gefragt. Die haben immer gesagt, Euro führen wir ein, aber die haben uns nie gefragt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass man genau über diese eine Frage der Währungsunion hätte eine Volksabstimmung machen müssen. Da muss man nochmal vertieft drüber nachdenken. Aber diesen einen Moment, diese Willenserklärung, ja, wir wollen jetzt tatsächlich gemeinsam uns Gedanken machen, über die Nationalstaaten hinaus ein Gebilde zu schaffen, das vielleicht ein europäischer Staat wird, vielleicht aber auch nur ein Staatenverbund. Diesen Moment hat es, obwohl die Europäische Union mehr und mehr und mehr und mehr Kompetenzen bekommen hat, in der europäischen Geschichte nicht gegeben. Der Europäische Konvent war so ein Versuch, das war vielleicht in einigen Punkten gut gedacht, aber dann an vielen anderen Punkten leider einfach auch schlecht gemacht. Und ich denke, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir allerspätestens versuchen müssen, einen solchen Moment zu schaffen in Europa. Ich habe auf der Fahrt hierhin nochmal eine Mitteilung der Kommission gelesen, die hatte ich vor einiger Zeit schon mal in der Hand, vom 30.11.2012, ein Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion, Auftakt für eine europäische Diskussion. Und die Kommission macht darin eine ganze Reihe von kurz-, mittel- und langfristigen Vorschlägen, zum Teil auch schon auf dem Weg jetzt mittlerweile, die Bankenunion, fiskalische Kompetenzen, eine Erhöhung des EU-Budgets und so weiter und so fort. Es kommt aber relativ selten in diesem Papier mal der Gedanke, dass man eigentlich die Bürgerinnen und Bürger an dieser Diskussion stark beteiligen müsste, denn hier geht es letztlich darum, ein staatenähnliches Gebilde zu schaffen. Die demokratische Legitimation wird aber immer so im Nachsatz hingeschoben, so naja, also da an diesem Punkt müssen wir dann auch schauen, dass die demokratische Legitimation gegeben ist. Ich möchte, und da komme ich dann zum Schluss meines Beitrags hier, eindeutig dafür werben, dass wir ja eigentlich wieder und erneut in einem europäischen Konvent zusammenkommen, den wir direkt wählen, denn das schafft auch wirklich eine Beteiligung von Zivilgesellschaft, von Parteien, dann wird die Diskussion schon viel interessanter und uns in einem 3, 4, 5 Jahre lang andauernden offenen Prozess darüber Gedanken machen, ja, wie soll die Europäische Union eigentlich verfasst sein, wie wollen wir sie haben, wie wollen wir sie nicht haben und dann am allerliebsten am Ende des Prozesses gerne auch entweder in den einzelnen europäischen Staaten und mit einem Mehr der europäischen Staaten oder in einer gemeinsamen europäischen Volksabstimmung darüber abstimmen, soll Europa so sein, wie der Konvent das entschieden hat, ja oder nein? Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, auf den Einwand, ja, mit einem Mehr an Macht des Parlaments oder mehr an Mitbestimmung wird nicht vernünftig umgegangen. Wenn ich mir anschaue, was los war, als es hier um die Privatisierung der Trinkwasserversorgung ging, da war hier einiges, los. Und ich glaube, es geht darum, wie europäische Politik kommuniziert wird. Und ich glaube, wenn das mehr gelingt, dann ist da auch durchaus mehr drin und dann wird das auch besser funktionieren. Nur dafür muss man auch dann auf allen Ebenen den Willen haben. Und ich glaube, im Moment ist es doch so, dass es für die herrschende Politik auf allen Ebenen doch recht bequem ist, so wie es läuft, weil sich so Politik sehr geräuschlos oder relativ geräuschlos vollziehen lässt und es nicht gewollt ist, diesen ruhigen Zustand jetzt unnötig zu stören, dadurch, dass sich Bürger zu Wort melden, in deren Interessen da gegebenenfalls eingegriffen wird. Also ich glaube, da muss man auch, es stimmt zwar von der Beobachtung her, aber wenn man das nochmal genauer analysiert, glaube ich, da ist doch mehr drin an Bürgerbeteiligung, die auch auf europäischer Ebene funktionieren würde, auch wenn natürlich da auch, können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, das Sprachenproblem, die Sprachbarriere, da ist, der diesen Prozess nochmal unendlich viel schwieriger macht. Ich würde gerne auch noch, was ich jetzt hier so mitbekommen habe, auch noch auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben ja in Europa, haben wir ja auch immer noch die Nationalstaaten, auch mit ihren Demokratien. Durch die europäische Politik jetzt wurden in einigen Ländern diese Demokratien brutal, ich sag mal, zerstört eigentlich, weil in Griechenland, Italien wurden auf Druck der Troika wurden Regierungen eingesetzt gegen den Willen der Völker mit einem Erpressungspotenzial. Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr kein Geld. Besonders deutlich war das bei Griechenland zu sehen. Die sind auf die wahnwitzige Idee gekommen, eine Volksabstimmung vorzuschlagen. Und damit war der Ministerpräsident weg vom Fenster. Genau diese Punkte sind unheimlich wichtig. Und da helfen auch keine Volksabstimmungen. Ich sag mal gerade mal zu Volksabstimmungen. Die sind auch Machtinstrumente der Herrschenden. Ich bin Hesse. Ich habe einer Volksabstimmung teilgenommen. Und zwar ist da per Volksabstimmung die Schuldenbremse in Hessen eingeführt worden. Heute in jeder Parlamentsdiskussion im Hessischen Landtag geht der Finanzminister Schäfer, wenn von den Oppositionsparteien Ausgaben gefordert werden zu bestimmten Dingen, sagt er ganz platt, können wir nicht machen, wir haben die Schuldenbremse, das haben die Leute so gewollt. Also man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Instrumenten, weil auch Demokratie, das hat mal ein jemand, der schon mittlerweile tot ist, gesagt, weil Demokratie ist auch ein Machtinstrument der Herrschenden. Und darum müssen wir eine Demokratie so ausgestalten, dass es kein Machtinstrument ist. Wir haben das heute auch in der Bundesrepublik. Unsere Demokratie wird auch als Machtinstrument genutzt, um eine bestimmte Politik hier durchzusetzen bei uns. Wir haben eine weitgehend, vielleicht ist es ein bisschen harter Ausdruck, aber gleichgeschaltete Presse bei uns. Es kommen in der Öffentlichkeit, in der Presse, die tonangebend sind für viele Leute, kommen bestimmte Dinge gar nicht mehr vor. Ich sag mal, die ganze Debatte um die faulen Griechen zum Beispiel geführt wurden, angefangen von der Bild-Zeitung, sehr subtil in Kommentaren im Fernsehen, auch in den öffentlichen rechtlichen Sendern, auch in sogenannten Qualitätsjournalismus von Frankfurter Allgemeine über die Zeit. In all diesen Dingen schwang es unterschwellig mit über diese faulen Griechen. Und da sind meiner Meinung nach die ganz großen Herausforderungen, die wir bei uns in der Gesellschaft haben. Ich bitte das auf den Teil, die offene Diskussion, die machen wir gleich, nachdem die Fragen durch sind. Ich würde noch mal ein Thema aufgreifen, das klang schon an und passt jetzt auch wunderbar zu dem eben Gesagten, der sogenannte einheitliche europäische Kommunikationsraum. Der ist auch im EU-Sixpack prominent erwähnt. Quasi an den Massenmedien vorbei durch gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Kommunikation sollen europäische Debatten ermöglicht werden. Man sieht aber, in Spanien werden Vorgaben aus der EU diskutiert. Jeder weiß, was die EZB macht, was die Ausrichtung ist. In Deutschland haben wir einen Bundestagswahlkampf ohne jeglichen Europabezug, außer wenn man sich quasi im Großen darauf berufen möchte, wie heute Frau Merkel gesagt hat, dass wir ja Rechtsextremismus in einem demokratischen Europa nicht hinnehmen können, aber sonst ist der Europabezug quasi nicht vorhanden. Wie kann man denn diesen national geprägten Kommunikationsraum mit und ohne Massenmedien denn zu einem europäischen werden lassen? Ist das überhaupt möglich oder ist das wie kann man sich das vorstellen? Also unser Ansatz ist da relativ klar. Wir schaffen das nur mit Hilfe des Internets. Das ist vollkommen logisch. Ansonsten muss man einfach zum Teil dem zustimmen, was der Fringe hier sagt. Natürlich ist das schwierig, in dieser Presselandschaft mit anderen Ideen aufzuwarten und sich dann auch durchzusetzen. Und insofern in einer Mediendemokratie braucht man Medienmacht, um auch dann demokratisch-politische Macht auszufüllen oder zu beanspruchen oder wie auch immer Politik umzusetzen. Das fehlt uns natürlich zum Teil noch. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Medien uns featuren. Und das gelingt uns mal mehr, mal weniger. Das können wir eben nicht selbst beeinflussen. Insofern ist es wichtig, dass wir das neue Medium Internet davor schützen, vereinnahmt zu werden und dass wir es so nutzen für unsere Ideen, dass sich die verbreiten optimal. Ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten, weil es ein wunderbares Medium, ein wunderbarer Kommunikationsraum und wir müssen besser darin werden, unsere Ideen, unsere Vorstellungen darüber zu verbreiten, damit wir selbst Medienmacht in Anführungszeichen erlangen, jedenfalls nicht darauf angewiesen sind, dass alteingesessene Medien für uns die Ideen transportieren, weil darauf können wir nicht setzen in dieser Gesellschaft. Wir müssen uns das selber erarbeiten. Das ist ein langer Weg, da ist viel Arbeit, viel Energie muss da reingesteckt werden. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber das Entscheidende bleibt, wir müssen dafür sorgen, dass das Internet frei bleibt. Sonst haben wir keine Chance. Ich löse jetzt mal ganz kurz dieses Problem, was auch schon seit 30 Jahren durch die Debatte wabert mit dem europäischen Kommunikationsraum. Nein, ich glaube, das ist in gewissermaßen so eine Henne-Ei-Diskussion. So brauchen wir erst den Diskussionsraum und dann dürfen wir in Europa entscheiden oder muss es andersrum laufen? Ich glaube, es muss andersrum laufen. Ich würde auch widersprechen, dass das Europäische Parlament jetzt mittlerweile durch steten, vielleicht war das aber auch gar nicht die These, durch steten Machtzufluss mittlerweile besonders interessant geworden wäre. Es hat immer noch kein Initiativrecht, es hat immer noch kein Budgetrecht, es ist immer noch kein echtes Parlament. Das heißt, die wesentlichen Entscheidungen in Europa finden nicht im Europäischen Parlament statt. Und wenn man sich mal anschaut, wer jetzt mal von Deutschland abgesehen, aber in einigen Ländern dahin geschickt wird, wo der Parteichef mehr oder weniger darüber entscheidet, wer ins Europäische Parlament entsandt wird, dann stärkt das sicherlich auch nicht um die Qualität der Debatten und des Parlaments an sich. Also um noch einmal auf diese Konventsidee zurückzukommen, wenn es wirklich einen Ort gibt, an dem über die Zukunft Europas debattiert werden würde und wenn auch dann Nichtregierungsorganisationen wie ATTAC oder Mehr Demokratie die Möglichkeit hätten, mit transparenten Verfahren da ihren Input zu geben und auch die politischen Parteien wüssten, hier findet jetzt die Musik statt, nicht bei hinter verschlossenen Türen bei Staats- und Regierungschef, dann glaube ich, würde es zumindest über diese Frage schon eine stärkere europäische Debatte in den Medien geben, als wir sie jetzt im Moment erleben. So, und dass das Thema im Bundestagswahlkampf nicht vorkommt, das ist katastrophal, aber das liegt daran, dass die Parteien es einfach nicht setzen. Außer den Piraten. Sie haben mit dem Internet beschrieben, wie eine Methode funktionieren kann. Also, wenn die Leute mal miteinander sprechen wollen, dann ist das Internet bestimmt wahnsinnig wichtig. Aber wenn sie gar nicht miteinander sprechen wollen oder zuhören wollen, kann ich noch so viel Internet haben. Ja. Und es kann frei oder nicht frei, also es passiert da nichts. Wenn ich jetzt umgekehrt nicht über die Methode nachdenke, also wie könnte man kommunizieren, sondern über die Strukturen und die Ursachen, warum nicht kommuniziert wird, ja? Da ist, diese Medienschelte ist eine alte europäische Geschichte. Alle Studien, Medienstudien zeigen ziemlich einhellig, die Medien berichten eigentlich ziemlich genau das, was die Leute sagen. Ja? Jetzt ist die Frage nach den Strukturen, wer sagt, ja? Es ist ja nicht so, dass diese Griechenland-Aversion nur die Bild-Zeitung erfunden hat. Also die sollen mal vor ihrer Haustür kehren, sagen führende Regierungspolitiker. Und das ist im Grundton, das hängt viel enger zusammen. Es ist nicht, dass die Medien sind natürlich ein eigener Spieler und aber das ist eine andere Debatte. Was in die Medien kommt oder nicht, aber es ist mir nicht die europäische Debatte. Wenn wir jetzt europäische Strukturen anschauen und wer da was sagt und was dann durchsickert, ist ein ganz großes Problem, dass wir in nationalen Kategorien diskutieren und denken. Nicht, dass wir dass das die Sprachen sind, sondern dass so gedacht wird und so argumentiert wird. Ja? Da nochmal kurz, ich muss was zu der Kommissionsschelte sagen. Weil das ist ein Problem, dieses Zwei-Ebenen-Spiel, dass man national immer auf die Kommission was. Ein Problem, was wir meiner Meinung nach in Europa gerade haben, ist, dass die Kommission in ihrer Rolle eben nicht national zu denken, immer mehr ausgehöhlt worden ist. Seit Delors haben die Mitgliedstaaten Kommissionspräsidenten eingesetzt, die schwach waren. Mit Barroso haben sie jemanden bewusst eingesetzt, der immer voreilend gehorsam den Mitgliedstaaten will. Und diese Rolle für Europa, für das Gemeingut zu denken, hat die Kommission erfüllt das nicht. Woher kommen die Vorschläge, die Sie zitieren? Wer schreibt das Programm für Europa im Moment? Herr von Rompuy. Nicht die Kommission. Das ist ein Problem. Das ist in der europäischen Demokratielogik ein Riesenproblem. Weil, wenn derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Staaten ihren Willen kriegen, das Programm schon schreibt, dann ist die Idee des Programms schon ein Kompromiss dessen, was da hinten rauskommen soll. Und da kann nur der stärkste Staat sich durchsetzen. Das heißt, in dem Sinne von mehr Demokratie, wir müssten mehr von den Kommissaren hören, die eine europäische Rolle, und denen müsste man auf die Finger klopfen, wenn sie das nicht tun. Was die Kommission, wozu die verkommen ist, dass sie die Entscheidung der Mitgliedstaaten ausführen müssen und sie ist Handlanger dessen. Und das ist wahnsinnig problematisch. Aber da ist die Frage da. Also die Strukturen, die Strukturentwicklung, die wir in der EU gerade haben, ist eine hin zu den nationalen Exekutiven. Die nationalen Regierungen werden stärker im europäischen Spiel. Und wir diskutieren in vielen Fragen nicht die europäische Frage dahinter. Da ist dann die Frage, was wir auch sehen jetzt auf die Effekte für die Gesellschaften ist, dass wir eine Tendenz haben, dass natürlich die Armutsschere immer weiter auseinandergesetzt ist. Das ist in allen Gesellschaften so. Wir haben aber keine Diskussion darüber, die wirklich Europäer betreffen würde. Also wo sind die gemeinsamen europäischen Themen? Und es ist ganz einfach, in einem europäischen Spiel zu sagen, wir Deutsche, ihr Griechen, ihr Spanier, und dann sieht das Problem so aus. Und das wird betrieben und es ist schwer. Aber die nationalen Politiker, die hauptsächlich gehört werden, und so funktionieren die Medien, das ist, wer wird gehört, wer wird zitiert, für die ist das halt, die werden ja auch national gewählt. Und Frau Merkel fährt ja ganz gut damit, dass sie wahrscheinlich wieder gewählt wird, wenn sie sagt, ja, wir Deutschen haben es halt besser gemacht, ne? Also da ist das strukturelle Problem dahinter. Und wie das gebrochen werden wird, glaube ich, da liegt noch mehr dahinter, als nur zu sagen, das ist das, sondern es geht darum zu sagen, was sind unsere gemeinsamen europäischen Bürgerinteressen, Probleme, unsere Dinge. Über den Konvent sage ich nichts, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ja. Ganz kurz noch was ergänzen. Ich möchte das ganz kurz noch ergänzen mit dieser gemeinsamen europäischen Perspektive. Es gibt mittlerweile einige Akteure, die aber im Augenblick noch nicht so stark in der Öffentlichkeit sind oder teilweise noch nicht so stark sind, die schon gemeinsam europäisch denken. Ich möchte dann erinnern, dass es in Athen im Sommer einen sogenannten Alter Summit gegeben hat, wo sich Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen getroffen haben, um einen Gegengipfel zu veranstalten. Mittlerweile verstetigt sich dieser Prozess, die gleichzeitig auch mit Blockupy zusammengehen. Blockupy, ich bin im Koordinierungskreis, hat jeder wahrscheinlich mitgekriegt, die haben sich gemeldet, Blockupy hat sich gemeldet und ist gegen die aktuelle Politik vorgegangen und hat dafür bezahlen müssen, dass ein Polizeikessel eingerichtet werden und Repressionen durch die Macht mitbekommen hat. Und aber da entsteht, und diese Gruppierungen, die da sind, dazu kommt noch die europäische Attac, die es gibt mittlerweile Bewegungen dazu, diese zusammenzuschließen und eine gemeinsame alternative Politik zu machen. Es ist ein Prozess, der wird schwierig sein, aber wir arbeiten dran, dass da auch was entsteht. Wunderbar. Noch zu ganz kurz zu Blockupy. Wir haben versucht, weil auch NRW-Polizisten an dem Kessel beteiligt waren, das im NRW-Landtag aufzuklären und haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. Der wurde allerdings von allen anderen Parteien abgelehnt. Auch von der SPD und Grünen. Natürlich. Wir sind ja an der Regierung, der Innenminister Jäger, und insofern war da auch von Rot-Grün nichts anderes zu erwarten. Da haben sich sehr von den hessischen Kollegen von SPD und Grünen unterschieden, die ja etwas deutlichere Worte gefunden haben. Ja, aber aus der Opposition ist natürlich das auch einfacher als aus der Regierung heraus. Nochmal zurück zum Kommunikationsraum und zu dem, was die Kommission machen könnte, um den Nationalstaaten, den Mitgliedstaaten was entgegenzusetzen und auch ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und ich glaube, das wäre doch jetzt genau die Chance für die EU-Kommission zu handeln. Wir haben einen riesen Bürgerrechtsskandal, einen Rechtsstaatsskandal, der sich hier vor unseren Augen auftut, mit den Geheimdienstskandalen, mit NSA, mit Prism, Tempora. Ja, das wäre doch jetzt die Stunde für Barroso zu sagen, wir treten ein für europäische Grundrechte. Wir fordern jetzt hier eine Ergänzung der Verträge, dass wir einen vernünftigen europäischen Grundrechtsschutz bekommen und dass das beendet wird. Das wäre sozusagen eine Stunde der Verfassungspatrioten, wo man sozusagen einen Gründungsmythos jetzt schaffen könnte, der für ein gemeinsames Europa dienlich ist, weil uns fehlt auf europäischer Ebene dieser Nationalstaatsgedanke, der dazu führt, dass es sozusagen diese Gesellschaften auf nationalstaatlicher Ebene als Identifikationskern die Nationalität halt haben, der fehlt auf europäischer Ebene. Und das lehnen wir ja auch grundsätzlich ab. Die Frage ist ja, wie kann man ein Gesellschaftsgebilde formen, ohne auf diese gottvermaledeite, auf diese schlechte Idee zurückfallen zu müssen, das an nationalen Identitäten festzumachen. Da könnte man auch jetzt sagen, Verfassungspatriotismus, weil wir für gemeinsame Werte stehen und das jetzt nach vorne bringen wollen. Deswegen brauchen wir ein gemeinsames Europa. Ja, was höre ich da auf EU-Ebene? Nichts. Genau. Und ich sag's mal so, wir treten ein für Werte und ein werteloses Europa ist einfach wertlos. Ich muss noch mal was sagen zu dem, wer was sagen kann und was. Wenn Barroso sich hinstellen würde und sagt, wir wollen Grundrechte für Europa, würden alle sagen, ja, geh nach Hause, tschüss. Weil er hat dazu nichts. Das müssen die nationalen Staats- und Regierungschefs, das muss von denen kommen, weil wer, der große Witz, die Verfassung von Europa beginnt mit, ich, der König von Belgien. Wir, der König von Belgien, und dann kommen alle Staats- und Regierungschefs, die es unterschrieben haben, ja. Weil letztlich, ob die EU mehr Macht kriegt oder nicht, was sie macht oder nicht, entscheiden die Staaten. Punkt. Wenn wir einen Konvent haben von Bürgern, erstmal frage, wie viele Malteser und wie viele Deutsche dürfen da rein? Ja, wie wir die wählen und was auch immer, ja, gibt es Lösungen zu bestimmen. Aber damit heben wir dieses Prinzip auf. Dann machen wir den Staat formal weg. Ja? Ich stimme voll überein. Wir brauchen Grundwerte und das. Ja? Aber die Kommission hat es versucht mit Grundrechten, in dem Fall Frankreich, Abschiebung von Roma. Was hat die Kommission in der Hand? Die wussten genau, dass es um Grundwerte geht. Aber sie hat überhaupt nichts in der Hand, um Grundrechte durchzusetzen. Also was sagt sie? Es geht um Freizügigkeit von Personen. Dazu haben sie Rechtsmittel. Und Reading hat sich heftig angelegt. Aber was anderes haben die nicht und können sie auch nicht. Und das ist auch nicht die Rolle der Kommission. Da wird sie weit über ihre Kompetenzen rausgehen. Das Parlament, ja, wer mir fehlt da komplett, wer das machen muss, wer sagt, Parteien. Ich brauche europäische Parteien, die Interessen aggregieren, nicht die Kommission. Ich will auch nicht, dass mir jemand aus der Staatskanzlei, aus dem Innenministerium angesagt und sagt, jo, ich bin hier Staatssekretär, ich mache jetzt hier mal Grundrechte. Nee, ist nicht dessen Job. Ich möchte europäische Parteien, die sagen, ja, wir haben das Ding, aber und das Problem bei den Parteien ist, dass sie aus nationalen Mitgliedsparteien zusammengesetzt sind und da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und das große Problem ist, wenn man sagt, gut, wir haben hier ein echt europäisches Problem, wir haben hier in Ungarn echt ein europäisches Problem, ja, echt, und das geht uns allen schlecht damit, das ist echt schlecht. Ja, wenn ich jetzt sage, gut, dann müssen wir mal da zusammen auftreten, dann ist das national ganz doof. Ja, warum will ich das denn als nationaler Bundestag, warum will ich das denn? Ne? Da stimme ich lieber im Europäischen Parlament dagegen und bin bei meiner Parteifamilie, damit die mir nicht auch reinreden. Das finde ich doof. Ja, und das ist in diesem nationale Ebene, europäische ist ein Problem. Aber die Gefahr dahinter ist, dass wir gemeinsame Probleme haben, die aber in zerstückelten Problemen wir tun. So, wir haben eine Wirtschafts- und Finanzkrise. Ja, das ist ein Problem von allen zusammen. Aber jeder tut so, als ob es das Problem vom anderen ist. Und dann bekommen wir eine falsche Problemdefinition und niemals die richtigen Lösungen. Und das ist gefährlich. Und das, was gemeinsam entschieden wird, da tut man auch so, als ob man es alleine entschieden hat. Also das schönste Beispiel, man hat wieder eine alternativlose Entscheidung, die man im Konsens in Europa trifft, die Staats- und Regierungschefs. Und dann geht man raus und hat 28 Pressekonferenzen. Jeder spricht in seiner Sprache und jeder sagt, ich hab's nach Hause geholt. Super. Und das stimmt noch nicht mal, weil der Ablauf anders ist. Und das ist problematisch. Aber die anders sich äußern müssten, haben echt was zu verlieren an Macht. Und da ist die Frage, wie kann man das durchbrechen? Aber nur, die Parteien sind dran, ist meine Meinung. Die Parteien sind dran. Deshalb bin ich ja froh, dass sie mich eingeladen haben. Ne? Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wir haben natürlich jetzt festgehalten, dass wir eine Renationalisierung haben. Wir haben eine Kommission, die sehr unter dem Joch der nationalen Interessen steht und quasi eine Vorauswahl an Interessen vornimmt und schon sich auf einen Kompromiss einigt. Aber ich würde dann schon noch mal gerne wissen, wie kann denn das Problem gelöst werden? Also geht das nur über europäische Parteien? Ist die Parteienlandschaft gefragt? Oder wie kann der Gestaltungsprozess demokratisiert werden? Ich bin befangen, vielleicht jemand. Ach, darum geht es ja, um die Befangenheit. Geht auch, kann auch an Piraten gehen. Also die öffentliche Debatte geht in Richtung Renationalisierung. Da würde ich momentan definitiv zustimmen. Ja, das ist jetzt vielleicht auch Kennzeichen dessen, dass im Bundestagswahlkampf Europa keine Rolle spielt, sondern nationale Themen. Weil Europa momentan einfach nicht besonders en vogue ist. Beim Thema Europa, wenn man das Stichwort setzt, dann kommen eben sofort wieder, oh Gott, die Griechen wollen neue Millionen von uns. Worum wir aber nicht rumkommen, ist, und das ist nun in den letzten Monaten auch klar analysiert worden, eine stärkere Zusammenarbeit, um eben aus dieser Wirtschafts- und Währungsunion wirklich dann auch ein tragfähiges Gebilde zu machen. Und wenn das wird auch passieren, das wird auch in den momentanen Entscheidungsmöglichkeiten, die es gibt, passieren, wenn wir eben nicht aufpassen. Als Organisation, als mehr Demokratie, Attack, auch als die Piraten oder die anderen europäischen Parteien, dann wird es eben über die nationalen Parlamente durchgewunken werden. Dann wird es möglicherweise Vertragsänderungsverfahren nach 136 europäische Verträge geben, wo man sich am Wochenende zu einem Konvent der Staats- und Regierungschefs trifft und mal eben Vertragsänderungen weitgehende durchwinkt, dann wird all das kommen. Und ich glaube, wir müssen da jetzt einfach präsent sein und da sein und darauf achten, dass die Diskussion auch wirklich mal ein bisschen weitergeführt wird und es eben nicht heimlich still und leise im Kämmerlein passiert. Es wurde gesagt, wir müssen ein tragfähiges Gebilde schaffen. Meiner Meinung nach, und das auch weitgehend die Meinung von Attac, geht das nicht nur auf dem Gebiet der Demokratie. Ein tragfähiges Gebilde kann nur geschaffen werden, wenn wir eine Umkehr bekommen, die im Augenblick abläuft, dass die Leute sozial immer schwächer, ich drücke mich vorsichtig aus, immer schwächer gestellt werden, teilweise wenn ihnen die Existenzgrundlagen genommen wird. Wenn das nicht umgekehrt ist, dann brauchen wir uns über die ganzen anderen Sachen überhaupt nicht drüber zu unterhalten. Wir können die Sachen, ich will die Demokratie nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Wir müssen das aber zusammendenken. Wenn wir das nicht zusammendenken, dann finden wir kein tragfähiges Gebilde Europa. Und da müssen erstmal die Diskussionen hingehen. Und die finden in der Öffentlichkeit überhaupt nicht statt. Um ein gemeinsames Europa zu kriegen, brauchen wir, und das ist die These, die ich jetzt erstmal in den Raum stellen will, brauchen wir beides, dass die Souveränität des Volkes dargestellt wird in Institutionen und so weiter, aber dass gleichzeitig aber auch die Existenzgrundlage der Leute materiell gesichert werden muss, dass ein Existenzminimum für die Leute, und da bin ich froh, dass ich heute bei den Piraten bin, weil Attac hat nämlich auch, denkt die Sache nämlich auch gemeinsam mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir dürfen das nicht auseinandernehmen und das bedingungslose Grundeinkommen auch nicht nur nationalstaatlich sehen. Ziel muss sein, für alle Leute ein Existenzminimum zu schaffen. Ich sage bewusst alle. Auch alle Leute, die zu uns kommen, die müssen das bekommen. Anschließend würde ich gerne noch mal auf ein leicht anderes Thema zu sprechen kommen. Europäische Bürgerinitiative, europäischer Bürgerbeauftragter, Spitzenkandidaten der Parteien bei der Europawahl 2014. Das hört sich oder sieht auf dem Papier jetzt ja irgendwie nach einem gewissen Fortschritt aus in der Beteiligung der Bürger. Wieso habe ich das Gefühl, dass dass hier keiner so wirklich damit zufrieden ist? Und wo kann genau ja? Und wo sind da konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, die auch, sagen wir mal, vielleicht kann man zwischen kurzfristigen und langfristigen Zeitrahmen unterscheiden? Und ich würde mal behaupten, dass das Ganze auch einen gewissen Paradigmenwechsel auf Seiten der nationalen Regierung, aber auch der Kommission bedarf, dass man die Beteiligung der Bürger wirklich ernst nimmt, weil die These, dass das alles Feigenblätter sind, wurde schon mal geäußert. Ja, wer möchte dann wo mitsprechen? Also wo sind Interessen? Ja? Was neue Kommunikationsformen das angeht und Mitsprache, ist die Kommission, erstmal von außen betrachtet, mit ihrem Konsultationsverfahren. Welche Regierung hat das? Ja? Jeder Gesetzesvorschlag wird online gestellt, man kann da seine Meinung abgeben, sich registrieren und so weiter. Und das ist in dem Sinne vorbildlich. Aber wer ist denn jetzt so wahnsinnig dran interessiert an der Richtlinie zu Maisbaba? Ja? Also es gibt da Dinge, und es ist dann kompliziert. Das ist die andere, die großen Fragen, um die es geht, wo einige Wissenschaftler sagen, es gibt kein Demokratieproblem in der EU. Weil die Dinge, wo es drauf ankommt, das ist da, wo umverteilt wird. Sozialpolitik, Steuerpolitik, und das macht die EU nicht. Also haben wir auch kein Demokratieproblem. Ja? Prominente Menschen, die das sagen. Natürlich sind wir jetzt in der Krise, ist eindeutig, dass natürlich umverteilt wird. Und um das Ding am Laufen zu halten, ist das natürlich notwendig. Es wird aber nicht in der Frage umverteilt, wie sehen unsere Gesellschaften aus und was wünschen wir uns dafür, sondern es wird in einer ganz anderen Art umverteilt und das wird nicht wirklich diskutiert. So, was sind Lösungen dahinter und was ist dahinter? Die Gewerkschaften sind ein wunderbares Beispiel. Ja? Die Gewerkschaften, die in diesem europäischen Zusammenspiel lange Zeit einfach zerrieben wurden, weil divide and rule. wo machen wir den Standort hin? Nach Spanien oder nach Deutschland? Wunderbar, spanische gegen deutsche Gewerkschaft. Ja? Und damit verlieren alle Arbeitnehmer. Ja? Oder man macht gar nicht gestreckt, warum soll man der Gewerkschaft beitreten? Ja? Das sind Dinge, und also diese, es geht um Interessen, Interessenformulierung, Interessenbündelung in dem Sinn. Also, ich höre nochmal auf, ich gehe wieder zurück. Ja. Achso, die Beteiligungsform war die Frage. Die Beteiligungsform, ich glaube, es ist die Lücke, deshalb poche ich so auf die Parteien, liegt darin nachzuvollziehen, wer denn was hier repräsentiert und wer hinter welcher Entscheidung steht. Es werden Entscheidungen getroffen und diese Ketten sind nicht nachvollziehbar. Ist aber auch für viele Entscheidungsträger sehr angenehm, und das hat mit der EU mal gut funktioniert. Alles Böse kommt von der EU und alles Gute habe ich gemacht in der EU. Ja? Und es ist auf der einen Seite im Interesse von Bürgern, dass das nicht so weitergeht, weil es um viel Geld geht und um Gewinner und Verlierer, um hin und her. Und es ist im Interesse von bestimmten Gruppen, und die sind nicht mehr nur national getrennt, sondern von Interessengruppen von Gewinnern und Verlierern gesellschaftlich. Und die zu organisieren, dass diese Zusammenschluss der Gewerkschaften ist dann ein wichtiger Schritt und diese Dinge. Ja, wie gesagt, wieder, wir müssen, die nationalen Oppositionen sind national in den Demokratien komplett außen vor. Die haben nichts mehr zu sagen. Die sollten Interesse daran sich haben, sich europäisch zusammenzutun und sagen, wir bestimmen im Bundestag gegen diesen Vorschlag, weil wir in unseren Überzeugungen gesamteuropäisch finden, das ist ein Schwachsinn, das ist deutsche Symbolpolitik. Ja. Kann man sich als Pirat leicht anschließen. Beteiligungsform auf europäischer Ebene. Da müssen wir sehen, durch die neue Technik sind die Kosten von Beteiligung wesentlich runtergegangen. Insofern sollten wir alles dafür tun, diese Möglichkeiten zu nutzen. Das ist im Moment nicht der Fall. Symbolpolitik, Europäische Bürgerinitiative, ein schönes Beispiel, wo ein Riesenaufwand betrieben werden muss, um überhaupt in Anführungszeichen formal erfolgreich zu sein, um überhaupt die Kriterien zu erfüllen, was dann aber, also 1 Million Unterschriften, eine Riesenanzahl, was dann aber noch nicht mal dazu führt, dass da etwas Rechtsverbindliches geschieht, sondern es ist dann eine Art Petition, ein Bittgesuch, und die Kommission kann dann selber entscheiden, was sie damit macht, ob sie es überhaupt näher behandelt oder einfach unter den Tisch fallen lässt. Und ja, teile und herrsche. Wir sind da mit dem Problem konfrontiert. Wir haben einen internationalen Markt bekommen durch die neue Technik. Durch das Informationszeitalter kann man Produktionsketten um den ganzen Globus spannen und so auch produzieren und sehr leicht Produktionsstätten zu den günstigsten Kostenfaktoren hin outsourcen. Was nicht mitgehalten hat, ist die internationale Demokratie. Und das, wenn man die zwei Punkte jetzt zusammenführt, dann bedeutet das, wir müssen im internationalen Markt, im internationalen Finanzmarkt auch internationale Demokratie entgegensetzen. Und da sind wir Piraten, glaube ich, auf einem guten Weg, oder zumindest sind wir die politische Speerspitze dessen, die das versuchen und zum großen Teil jetzt auch schon ins Werk gesetzt haben mit den Pirate Parties International, wo wir ein weltumspannendes Netz von Piratenparteien jetzt schon haben, sicherlich noch auf einem ausbaufähigen Niveau, aber immerhin, wir haben es, und ich glaube, dass uns viel mehr verbindet und wir diesen internationalen Gedanken viel mehr leben als die ganzen Schwesterparteien unserer etablierten Parteien, die in den Nachbarländern dann doch schon, wenn man sich das genau anguckt, einen ganz anderen Kurs haben, sie jedenfalls wesentlich heterogener sind als wir. Und insofern wäre das tatsächlich jetzt die Chance, international das Problem anzugehen. Das ist das würde ich, wenn wir jetzt in der Perspektive das angeben, eher die langfristige Perspektive. Aber was wir durchaus mittelfristig erreichen können, ist, dass wir das auf europäischer Ebene hinkriegen. Denn für uns Piraten ist Europapolitik Innenpolitik, und wir sollten alles daran tun, hier auf sozusagen Europa als Prototyp zu nehmen. Wenn wir das hier hinkriegen, haben wir ein sehr schönes Symbol, einen sehr schönen Präzedenzfall geschaffen, um zu zeigen, dass es eventuell auch darüber hinaus auf internationaler Ebene möglich ist. Es ist auf jeden Fall erforderlich, weil ansonsten passiert genau das, dass Produktionsfaktoren und damit auch die Belegschaften auf internationaler Ebene einfach gegeneinander ausgespielt werden. Das wird nicht so funktionieren. Das finde ich auch, dass das also, da muss ich Ihnen recht geben, dass das international passieren muss. Aber die Hebel dafür, die müssen meiner Ansicht nach noch gefunden werden, auch wenn sie heute noch da sind, auch noch verstärkt werden. Das sind halt im Augenblick die Gewerkschaften, die eigentlich die Interessenverbände derjenigen sind, die Arbeiterschaft eben halt vertreten gegen die Konzerne. Aber im Augenblick passiert ja Folgendes in der EU, dass die Macht der Gewerkschaften weiter beschränkt wird. Erstmal hat es angefangen jetzt durch die Memorandumpolitik in den südeuropäischen Ländern, wo auferlegt wurde, dass die Gewerkschaften ihre Macht zurücknehmen mussten durch Aufhebung von Flächentarifverträgen und so weiter und so fort, was einen ganz gewaltigen Machtverlust bedeutet hat. Und diese Memorandumpolitik, die für die südeuropäischen Länder gegolten hat, wird in Van Rompuy-Papier und im Barroso-Papier, was für die Zukunft angedacht ist, im Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, wird das auch auf alle anderen europäischen Länder projiziert. Es ist schon teilweise im Rahmen vom europäischen Semester, es sind vielleicht jetzt ein paar Fachbegriffe hier im Raum, ist schon sichtbar, dass diese Politik schon von der durchgesetzt werden soll, wenn man sich nämlich die Empfehlungen an die einzelnen Länder anguckt. Zum Beispiel in Belgien, von den Belgiern wird verlangt, dass sie ihre Lohnpolitik, bei denen, die haben ein Gesetz, dass die Lohnsteigerung der Inflation angepasst werden muss. Es wird von der Kommission verlangt, mit Zustimmung des Rates, der Rat bestätigt das, dass die das abschaffen müssen. Es wird also ganz zentral in die europäischen Länder solche Forderungen gestellt und die jetzt im weiteren Gang, was geplant ist, was jetzt im Augenblick in diesen Papieren nur ist, aber meiner Einschätzung nach auch in Zukunft Sicherheit kommen wird, dass dann durch sogenannte TUPEX, also Verträge zwischen der Kommission und den einzelnen Nationalstaaten, dann verpflichtend gemacht wird. Was noch eine weitere Aushöhlung einer, da stehen noch Horrorgeschichten drin, aber das würde uns jetzt noch zu weit führen, wo nun noch Einschränkungen weiter der Parlamente und so weiter und so fort. Aber da sind Sachen drin, die noch viel schlimmer sind im Augenblick und die Macht der Konzerne noch weiter gestärkt wird und was eine unheimliche Gefahr ist. Und da sollten wir eigentlich auch unseren Blick drauf werfen. Es war mal, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, aber es gab eine Zeit, da wurde die Demokratie von Konzernen wurde die vertreten. Es wurde in Deutschland auch eine Mitbestimmung eingeführt. Aber genau an der Stelle, wenn wir da nicht anpacken, dann nützen uns die ganzen Institutionen, demokratischen Institutionen nichts, wenn wir auf dem Gebiet nicht die Demokratisierung fordern und verlangen. Ich weiß, das ist nur eine Vision und im Augenblick nicht durchführbar, aber diese Vision müssen wir haben. Ich will nur kurz noch was zur Europäischen Bürgerinitiative sagen. Das ist wirklich ganz spannend, wenn man auch Menschen bei uns im Verein fragt, unterschiedliche Menschen, hört man sehr unterschiedliche Einschätzungen. Das geht wirklich von dem, was Nico jetzt eben gesagt hat, eher ein Feigenblatt, ein demokratisches Feigenblatt. Es gibt aber auch andere, die völlig andere Positionen derer, die sagen, das ist die erste transnationale Agenda-Initiative der Welt, das ist eine Errungenschaft, wo wir noch gar nicht absehen können, wohin das führen wird. Ich würde sagen, diese doch relativ kleine Sache, das ist nicht klein, dass man 1 Million Unterschriften sammeln muss, das ist wirklich ein riesiger Aufwand, aber der Effekt, der daraus folgt, ist relativ klein und thematisch ist sie auch sehr eingeschränkt, da passiert relativ wenig. Also diese kleine europäische Bürgerinitiative wird die europäische Demokratie nicht retten. Ja, da mangelt es ja an ganz anderen Dingen. Das haben wir jetzt in der Diskussion auch schon rausgearbeitet, auch wenn wir nicht an jedem Punkt einer Meinung waren. Zum Beispiel könnte man ja mal über ein einheitliches europäisches Wahlrecht nachdenken, über die etwas wahrnehmbareren Parteien musste man dringend nachdenken, man muss über das Parlament nachdenken und dessen Rolle. Wo die Europäische Bürgerinitiative aber wirkt, und das hat sie jetzt auch schon getan, das hat sich bei der Wasserinitiative ja doch gezeigt, dass Organisationen wie unsere zum Beispiel mal wieder einen Grund bekommen und ATTAC natürlich auch und auch europäische Parteien einen Grund bekommen, transnational zusammenzuarbeiten an einem europäischen Thema. Und das ist neu. Das ist dann eben wirklich vielleicht ein kleiner Schritt in diese europäische Öffentlichkeit. Das wird die Europäische Bürgerinitiative nicht alleine schaffen, aber diesen Anfang finde ich ganz vielversprechend. Man muss ja nicht nur immer meckern über alles, was in der Europäischen Union passiert. Also das finde ich doch wirklich mal vielversprechend und ausbaufähig. Ausbaufähig auf jeden Fall. Ich wollte nur zu der Bürgerinitiative, man muss immer auch sagen, was erwartet man von so einem Instrument und wie kann das funktionieren? Wenn ich eine EU habe mit 28 Mitgliedstaaten, ja, in denen ich irgendwie auch bei einer Initiative in dieser Art dem Rechenschaft tragen will, dass nicht nur aus einem Staat Leute ein Interesse durchsetzen, dann komme ich auf irgendeinen komischen Schlüssel. Ja? Ist leider so. Ja? Dann, aber ich glaube, das Wichtigste ist, das ist, was Sie am Ende angesprochen haben. Wenn ich einen europäischen Kommunikationsraum möchte oder sowas, ich glaube, die Bürgerinitiative wäre der allergrößte Erfolg, wenn man zu einem relevanten Thema eine Initiative startet, mit und dazu Leute aufrüttelt. Und das als Kommunikationstool, das funktioniert. Das wäre einer der größten Effekte zu einem tatsächlich europäischen Thema. Dass das dann nicht rechtsverbindlich ist, ist auch wieder ein Teil weit, also, dass die Kommission daran nicht gebunden ist. Wenn es jetzt einen Bürgerentscheid gäbe zu Einführung eines europäischen Abtreibungsrechts. Kann die Kommission nichts zu machen? Darf sie nicht? Ist nicht drin? Ist nicht drin? Die muss Geldgeber sein? So funktioniert das Spiel. Die Kommission darf es nicht. Da müssen sich die Bürger an die Staats- und Regierungschefs sagen, macht einen Konvent und ändert die EU-Verträge. Das ist ein Problem dran. Ich glaube, wenn der Öffentlichkeitsdruck und der Kommunikationsraum das machen würde, hier ist ein Prominente in der Kommission, die Waldström saß da, hat gezittert, hat gesagt, die erste Bürgerinitiative kommt zur Abschaffung des Parlamentssitzes in Brüssel, in Straßburg. Das kommt so, die saß da und hat gesagt, oh je, das kommt als allererstes. Ja, ist nicht gekommen. Aber wenn da eine Öffentlichkeit ist und sowas ist, dann können sie da nicht drumherum. Selbst Barnier. Also es kommt später wieder. Das ist insofern ja auch schwierig, wenn man das sozusagen als Initiativrecht dann ausgestalten würde, würde man sich natürlich auch in schöne Widersprüche verwickeln. Wenn das Parlament kein Initiativrecht hat, kann natürlich auch der Souverän in Anführungszeichen kein Initiativrecht haben. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, da müssen wir nicht das andere aufmachen, das geht nicht. Insofern, naja, für mich bleibt es ein Placebo, aber wenn es dazu führt, dass eben mehr auf europäischer Ebene diskutiert wird und da versucht wird, zivilgesellschaftlichen Widerstand zusammenzuführen, ja, natürlich begrüßen wir das auch und das wäre auch schon mal ein Erfolg, aber das führt dann nicht dazu, dass ich das Instrument als solches dann schon als vollkommen qualifizieren kann, sondern da könnte ich mir schon mehr Durchschlagskraft wünschen und dann würde natürlich auch viel eher der Anreiz bestehen, diese Diskussionen zu führen, wenn man sieht, ja okay, dann müssen sie sich tatsächlich auch damit beschäftigen und dann können sie es von mir aus in abgewandelter Form, wenn es in den Kompetenzrahmen passt, dann auch in den Gesetzgebungsgang geben. Und das nur dazu. Ich möchte Sie auch noch mal kurz unterstützen, auch gerade mit der Bürgerinitiative, dass das dazu führt, dass man sich über Inhalte dann auch auseinandersetzt. Wir erleben es gerade bei der Europäischen Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die Bürgerinitiative dazu war von ATTAC, also von unserer Gruppe, wir sind da nur mit Bauchschmerzen dazu getreten und im Augenblick sieht es auch so aus, als wenn das sehr holprig wäre, die ganze Geschichte, dass es vielleicht keinen Erfolg gibt, da müssen wir alle noch gemeinsam was tun, aber was für uns aber hinter der Grund gewesen ist, daran teilzunehmen, dann hinterher im Endeffekt im internationalen Rahmen über dieses Thema zu sprechen, vielleicht international voranzukommen darüber. Über diese, wir werden damit nie das bedingungslose Grundeinkommen in Europa einführen können, noch niemals den Zweck, dass die Kommission sich damit beschäftigt, wahrscheinlich noch nicht einmal. Aber für uns ist wichtig, dass man sich international in verschiedenen Ländern mit diesem Thema dann beschäftigt. Ja, vielen Dank. Ich würde es hierbei gerne belassen bei Frage und Antwort und aufs Publikum verweisen. Gibt es Fragen an die Diskutanten? Ich bin Lehrer und ich, wir sind im Gericht, der Schule. Ich wollte das Kind in die Schule machen, erst Mensch die Schule geschafft und der hatte extra, die, ist ja ein anderes Thema, die Schule, Schulebildung. Er hat mich immer eingeladen und er hatte gesagt, weil er die Noten klaut. Also ohne Schule Arbeit ist nicht möglich. Die ganze Welt ist so organisiert und er lädt mich immer ein und der IGS Norden hat man über Straße, wissen Sie, Bornheim. Und er sagte bei mir immer, weil einmal die Noten klaut und Maybach jeden Tag. Ich ging zu Maybach und Maybach schlägt mich so im Bauch, in Füßen. Und ich ging zur Lehrerin, die Klassenlehrerin Blum, und die schlägt mich auch. Ich möchte es gerne wissen, das Gericht läuft und mit der Lehrer, sie haben ja recht, eine Gerechtigkeit, ein Gesetz muss ja geben. Für die Lehrer muss auch ein Gesetz geben. Im Gericht läuft dieser Fall. Und der einzige Mensch, 800 Jahre, die Schule geschafft hatte, mein Kind, und der hatte ja organisiert die ganzen Noten geputscht, der IGS Bornheim, 100 Mark, 100 Mark. Mhm. Und wenn ich immer hingehe, frage, und da schmeißen sie mich raus, aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist es so lange hier, jahrelang versuche ich, aber jetzt kommt Herr Hahn, hat es versucht in Gericht zu, auf Schule, Schulebildung, Herr Hahn hat ja, schwierige Fall. Ne? Das ist ja, weil das Arbeit nicht möglich. Ich kann auch nicht arbeiten ohne ja, Schule. Dann sammeln wir erstmal einmal. Ja, ja, sonst sammeln wir einmal. Wir sammeln erstmal. Einmal, mhm. Einmal. Hinten gab es eine Frage. Soll ich jetzt? Also ich kann nicht so schön sprechen und so lustig. Gut. Also zwei Punkte. Medien, ja. Es ist vielleicht einigen hier aufgefallen, dass in Deutschland, es gibt ja gewisse Blogs, ja, zum Beispiel Yahoo, ja, und Yahoo, denke ich mal, ist eins der populärsten, ja, also Informations- und Blog-Institutionen, ja, und die gibt's ja auch international. Was sie gemacht haben in den letzten Monaten, ist die Kommentarfunktion von politischen News abzuschalten. Man kann die nicht mehr kommentieren. Währenddessen, wenn Sie jetzt auf die französische oder auf die spanische Blogseite gehen, da ist das also noch voll in Funktion. Ja, und mein Punkt ist, dass ja gerade in Deutschland, ja, das hat mich ein bisschen erstaunt, ja, dass gerade hier im Grunde weniger Demokratie und weniger Mitsprache praktiziert wird von Yahoo, ja, in dem konkreten Fall, wie in anderen Ländern. Konkret, also ich halte das für ganz wesentlich. Konkreter Vorschlag wäre zum Beispiel von NRW, dass sie einen Antrag stellen, dass halt eine News-Seite, eine neutrale News-Seite, wo eben Neuigkeiten von Europa oder von Deutschland oder von der Welt eben dargestellt werden, mit einer funktionierenden, neutralen Kommentarfunktion. Ja? Das wäre mal ein ganz konkreter Vorschlag. So, das ist Medien, zu den Medien. Dann zweiter Punkt ist, anscheinend setzen Sie immer wieder in Kontrast eine, ich sage jetzt mal polemisch, nebulöse Demokratisierungswunsch der EU gegen die Nationalstaaten. Und das sehe ich mal als sehr fraglich an, denn wie soll das funktionieren? Wie soll denn der ostpolnische Bauer, ja, und der westportugiesische Fischer sich über das ESM unterhalten und zu einer Meinung kommen? Meine Erfahrung meine Erfahrung mit meinen deutschen Diskutanten, wusste keiner, das sind alles Schullehrer und als gebildete Leute, kein Mensch wusste, was ESM ist. Ja? Das musste stehen in Deutschen. Ja? So, und wenn Sie jetzt ein bisschen wissen, was in Europa abgeht, und wenn Sie wissen, wie die Zivilgesellschaft in Italien entwickelt ist, ja, dann kann eigentlich nur große Skepsis aufkommen, wenn es darum geht, Demokratiewünsche mehr als ein Wunschdenken, ja. Gleichzeitig aber sieht man, dass gerade die Nationalstaaten, einige, die Regierungen starke Regierungen haben, dass die einen gewissen Erfolg haben. Argentinien hat einen Schuldenschnitt gemacht, der ja hier gefordert wird, Schuldenschnitt, ja, brutal, ja, und hat seit 10 Jahren, seit 2001, keinen Zugang mehr an den internationalen Kreditmärkten. Umso besser haben jährliche Steigerungsraten von letztes Jahr ein bisschen weniger, von 3-7% jährlich. Ne? Funktioniert, ja, die machen es doch vor, ne? Was nicht? Das ist so. Ne? So, Argentinien. Anderes Beispiel, Ungarn. Ungarn. Was? Ist das nicht interessant? Das ist sehr interessant, aber der Punkt ist gemacht. Naja, gut. Also, gut. Darfst weiterreden. Ja, ich habe eher eine institutionelle Frage. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass im Moment Abgeordnetenwatch ja Fragen stellt an alle Kandidaten. Da ist unter anderem eine Frage auch mit Verlagerung von Kompetenzen auf die EU-Ebene. Finde ich eine sehr zwiespältige Situation für mich als Pirat. Ich bin alt genug, dass ich die Situation noch kenne, dass im Vorfeld der Maastricht-Verträge diskutiert wurde, dass der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eine Sozialunion an die Seite gestellt werden müsste. Das wurde ja unter Helmut Kohl entweder verhindert oder zumindest nicht gefördert, war ja auch damals so diese ganze Thatcher-Stimmung, was alternativlos ist. Damals sind die ganzen Probleme ja schon andiskutiert worden über die globalen Konzerne. Das heißt, dass die globalen Konzerne in der folgenden Entwicklung sich über das ganze nationale Arbeitsrecht hinwegsetzen werden. Und das sind ja auch genau die Probleme, die wir auf der europäischen Ebene sehen. Das heißt also, wenn es um die Verlagerung von Arbeitsplätzen geht, deshalb bin ich ja auch ein Freund vom Grundeinkommen, weil ich sage, über das Thema Arbeitsplätze machen sich alle Staaten erpressbar, machen sich alle Bürger erpressbar. Und für mich ist jetzt eigentlich so der Punkt, wo setzen wir an? Sollen wir sagen, erst mehr Rechte ins Parlament, weil dann auch dadurch in Gesetzesinitiativen kommen, die der ganzen Sache neuen Hebel machen? Oder müssen wir erst sagen, erst muss es eine Volksabstimmung geben über eine europäische Verfassung, bevor da weitere Kompetenzen von der nationalen Ebene verlagert werden? Da würde mich eine Einschätzung interessieren. Ja, danke. Ich hätte auch noch eine Frage vielleicht an Frau Professorin. Ich habe als Pirat natürlich das EU-Sixpack, was wir da entworfen haben, mit verabschiedet. Wir hatten aber auch auf Betreiben von Nico Kern vor einiger Zeit den Schweizer Botschafter bei uns in der Fraktion zu Gast und wir hatten die Gelegenheit, sehr viel über die Schweiz zu lernen. Es gibt ja, was die, sag mal, föderale Organisation im Kleinen angeht, so wie Deutschland oder der Schweiz, durchaus Modelle, die in Deutschland mehr oder weniger und in der Schweiz mehr oder weniger funktionieren. Herr Guldimann hat uns darüber informiert, dass wenn man auf ein System setzt, was sehr viel plebiszitäre Elemente und Volksabstimmungen enthält, wie in der Schweiz, dass dann die Gefahr besteht durchaus, dass schon mal Entscheidungen dabei rauskommen, die vom Prinzip der Rechtsstaatlichkeit abweichen. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite hat aber die Schweiz, anders als Deutschland, in den Kantonen Steuerautonomie, Steuerhoheit. Nun kann man sagen, in der Schweiz ist die Wirtschaftskraft der Kantone pro Kopf eher vergleichbar. In der EU ist das ja nicht so, da haben wir große Gefälle Nord, Süd, West, Ost und so weiter. Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, da wir natürlich auch von Steuerkooperation sprechen und dass die EU zurzeit ein System der starken Steuerkonkurrenz ist, dass man über so eine Schiene auch durchaus plebiszitäre Elemente einführen kann, die eben dann auch die Abgabe an die EU, da kann man dann irgendwas festschreiben pro Kopf oder so, dass man da so ein quasi so ein Steuermodell fährt, so ein Autonomiemodell, wie es die Schweiz jetzt schon hat. Wäre sowas prinzipiell überhaupt denkbar? Und wenn ja, was wäre, ohne von Ihnen jetzt einen Totalentwurf zu erwarten, was wäre eine mögliche Roadmap, da hinzukommen? Ja, vielen Dank. Ich würde es jetzt erstmal bei den Fragen kurz so belassen, damit wir die einmal abarbeiten können. Und ich würde auch gerne bei der letzten anfangen und einmal an... Ja, schwierige Frage. Das Schweizer Modell für die EU in dem Sinn. Ich ziehe das mal zusammen mit der Frage nach dem Sozialunion. Und was kommt erst? Ja, weil... was wir, glaube ich, erst brauchen, sind gewisse Entscheidungen, dass man die Sache, diese Sozialpakt, der da gefehlt hat, dass man da nachbessert. Steuern sind ein wunderbares Beispiel, wo wir eine Steuerkonkurrenz haben, wie Sie sagen. Das, was vorhergesehen wurde bei dem Maastrichter Vertrag, war Lohnsteuer, Sozialdumping, ja? Übrigens, Deutschland betreibt ein wunderbares Lohndumping im Moment, ja? Ja? Steuerdumping, dass Geld nach Irland fließt, ohne dass die der irische Botschafter läuft durch die Gegend und sagt, und jetzt machen wir genau das Gleiche weiter und damit kommen wir wieder auf die Beine. Das sind fehlende Regeln, die geschaffen werden müssen. Ob das aus dem Parlament kommen oder durch ein Volks, ich glaube nicht, das sind zu komplexe Dinge, um die in ein Volksentscheid zu gehen. Das sagen Ihnen auch teilweise Schweizer, sagen, über das, was ihr in Europa teilweise abstimmen wollt, was ihr euch denkt, was da jetzt Volksentscheid geeignet wäre, ja, da würden wir im Traum nicht drauf kommen, darüber einen Volksentscheid zu machen. Ja, wie soll dann, also es gibt Fragen, die sind dafür geeignet und es gibt Fragen, das ist auch ein bisschen ein Problem, was ich mit dem, wir machen einen Konvent ganz bottom-up, das ist schwierig. Da habe ich gewisse Probleme mit. Und ob, wer entscheidet darüber, welche Frage ist jetzt mal geeignet oder nicht? Ich denke, wir sind immer noch in einem System von repräsentativer Demokratie. Was für ein Problem wir aber gerade haben, ist, dass wir nicht mehr genau wissen, wer bei welcher Entscheidung was repräsentiert. Deshalb komme ich immer wieder auf die Parteien. Und es ist, und dann argumentiere ich ganz stark mit Interessen. Wer hat ein Interesse an was? Das ist auch eine Frage mit dem ostpolnischen Bauern und dem sizilianischen Fischer oder dem, ja? Also, ich kenne auch im deutschen Kontext Menschen, die stehen mir ideologisch nicht nah, mit denen werde ich auch nie auf einen Trichter kommen. Ich kenne aber auch eine ganze Reihe Italiener, mit denen komme ich ganz leicht auf den Trichter. Ja? Wenn wir über bestimmte, das ist mein Kernpunkt an der Interessensache. Wenn wir Interessen so definieren, dass die Deutschen andere Interesse haben als die Polen, kommen wir hier nicht weiter. Aber was stattfindet an Umverteilungen, was ist nicht, also das findet auch zwischen Staaten teilweise, aber was mehr stattfindet, ist, dass tatsächlich Arme unten bleiben und die Reichen oben. Und da ist ein gemeinsames Interesse. Daher der Punkt mit dem, ja? Und die Frage der, ja, ich bin mit dem, bei den direkten plebiszitären Elementen bin ich in dieser Konstellation wie Europa im Moment ist eigentlich ziemlich skeptisch. Ja, und ich glaube, wenn, und das muss man auch trainieren, das muss man einüben, ja, es ist nicht richtig zu sagen, so und jetzt stimmen wir alle über eine Verfassung ab, ich glaube, das ist ein falscher Anfang, man muss das üben, ein bisschen, ja, man muss das üben, man muss sagen, so jetzt stimmen wir ab über, von mir aus, die Glühbirnen, ja, oder, ja, mal ehrlich, üben wir es doch mal. Wir dürfen in Deutschland überhaupt keine Volksentscheide machen, übrigens, ja, wir müssen erstmal das Grundgesetz ändern, aus Gründen. Also unsere deutsche Verfassung lässt Volksabstimmungen zu. Ne? Die steht drin, die Wille des Volkes macht sich bemerkbar das Grundgesetz, was für uns einen Verfassungsrang hat, lässt Volksabstimmungen zu. Der Wille des Volkes, ich habe es jetzt nicht wörtlich, macht sich bemerkbar in Abstimmungen und Wahlen. Genau das sagt das Grundgesetz an der Stelle. Und dann steht noch irgendwo ein Nachsatz, Einzelheiten müssen noch durch Gesetz geregelt werden. Bitte berichtigt mich an der Stelle, aber so sinngemäß steht es drin. Es sind Volksabstimmungen möglich in Deutschland. Mehr habe ich nicht gesagt. Es sind Volksabstimmungen möglich. es müsste nur gemacht werden. Aber ich möchte noch mal auf diesen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Seit dem Lissabon-Vertrag, ich glaube auch schon ab Maastricht, steht in den europäischen Verträgen drin, dass wir den Wettbewerb wollen und dass wir in der Welt wirtschaftlich führend sein wollen. Aus diesem Grund ist die Sozialunion abgelehnt worden und ist eine gemeinsame Steuer abgelehnt worden. Nämlich da, an der Stelle soll Wettbewerb stattfinden, und zwar Race to the Bottom. Also das Rennen geht nach unten los. Diejenigen sollen vorne sein, die nach unten. Und es geht mittlerweile im Pakt für Wettbewerbsfähigkeit. Geht das weiter? Es geht weiter in den Wettbewerb um die niedrigsten Löhne. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Wenn man Wettbewerb will, dann muss man auch Wettbewerb machen. Aber Wettbewerb heißt dann, wir waren jetzt in Deutschland, ist mit der Agenda 2010 zu den niedrigen Löhnen gekommen. Jetzt müssen die im Wettbewerb die anderen nachziehen. Wenn die nachgezogen sind, besteht der Wettbewerb ja weiter. Ne? Also wir müssen dann immer noch Wettbewerb machen. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum, wo ich frage mal nur, ich möchte an dieser Stelle eine Kritik an dem Papier, wie es jetzt besteht, der Piraten üben. Und zwar, die fordern auch diesen Wettbewerb. Da steht nicht drin, wer Wettbewerb macht. Ich frage mich zum Beispiel, können Staaten überhaupt Wettbewerb untereinander machen? Betriebswirtschaftlich kann man sagen, Unternehmen können stehen im Wettbewerb. Da gibt es sogar Standardparameter, die je, wenn ein Betrieb gegründet wird, kann man Standardparameter setzen. Aber wie passiert das bei Ländern, bei Nationen? Tut mir leid, kriege ich nicht nachvollzogen. Ja, ich finde natürlich schon, dass man über Verfassungen abstimmen kann. Also ich komme ja aus einem Land, Nordrhein-Westfalen, wo 1950 auch über die Verfassung, also sogar in einem wirklich demokratisch desolaten Zustand, 5 Jahre nach Ende des NS-Regimes über die Verfassung abgestimmt worden ist. Also insofern glaube ich schon, dass das prinzipiell möglich ist und auch ein verbindendes Element haben kann. Immerhin sind die Rheinländer und die Westfalen jetzt immer noch miteinander verheiratet, obwohl sie sich damals nun wirklich noch nicht so richtig leiden konnten. Wo ich Ihnen aber tatsächlich recht gebe, wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt als erstes eine Volksabstimmung über, wie die Europäische Union aussehen soll. Und das ist ja eben genau die Idee an dem Konvent, dass man eben einen Gestaltungsraum schafft, wo natürlich auch die politischen Parteien, wo natürlich auch Interessengruppen ihren Platz haben werden, weil das findet ja nicht im politisch luftleeren Raum statt. Und dann kann man, wenn man einen guten Vorschlag ausgearbeitet hat oder vielleicht sogar mehrere, darüber eben eine Volksabstimmung machen oder nicht. Aber ich glaube eben nicht, und das knüpft ja auch ein bisschen an die Frage an, dass man jetzt als erstes dem Parlament jede Menge Kompetenzen geben sollte und die Verträge nochmal ändert. Ich glaube, wir müssen uns einfach grundsätzlicher Gedanken über die Verfasstheit der Europäischen Union machen. Zu den Finanzreferenten, bei mir rennen sie dann natürlich offene Türen ein, aber das ist nicht durchsetzbar, also da gibt es viel zu viele Vorbehalte. Vielleicht noch kurz zu Ihnen, dass die Menschen jetzt meinetwegen nicht Bescheid wussten über den ESM-Vertrag. Sie hatten ja auch nichts mitzuentscheiden. Also ich informiere mich normalerweise über Dinge, wenn ich darüber etwas zu entscheiden habe. Also wenn ich mir irgendetwas kaufen will, dann informiere ich mich über die Dinge, die ich kaufen kann. Oder wenn es Bundestagswahl ansteht, dann informiere ich mich über Parteiprogramme. Aber wenn ich nichts zu entscheiden habe, dann sinkt meine Aufmerksamkeit schon deutlich ab. Zu guter Letzt, Sie selber sind ja Teil der Öffentlichkeit. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass Medien nicht genügend informieren, dann können Sie ja auch informieren. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch gemacht. Ja, das ist mit der Betroffenheit oder der Mitentscheidungsbefugnis, dass das erheblichen Einfluss darauf hat, inwiefern ich mich dann auch tatsächlich informiere und beteilige. Das haben wir auch aus der Schweiz gelernt, die ja so mutig sind, eben auch die Haushaltsfragen mit einzubeziehen in Referenden. Das heißt, da sieht man auch, dass es tatsächlich funktioniert. Man muss halt den Willen dazu haben. Und gut, muss man auch eingestehen, wahrscheinlich bedarf es dazu einer gewissen politischen Kultur. Das kann man nicht von jetzt auf gleich ins Werk setzen. Aber ich würde mich jetzt nicht damit begnügen wollen, über so nebensächliche Sachen wie Glühbirnen ein Referendum auf europäischer Ebene abzuhalten, weil das wäre, glaube ich, eher dann doch kontraproduktiv, weil das dann, ja, es sei denn, vielleicht ist es dann doch, wenn es emotional besetzt ist oder so, dann funktioniert es vielleicht doch dann vielleicht ganz gut, aber nehmen wir mal das andere mit diesem Gurkengedöns oder so, das, ja, auch wenn ich es jeden Tag im Laden dann sehen muss, ist, glaube ich, nicht so spannend. Ja, wir brauchen einen Konvent, deswegen fordern wir das auch auf europäischer Ebene. Und dann kann man auch diese soziale Komponente, wo ist die gute Frau? Dann kann man auch die soziale Komponente dann dort mit einfügen. Denn ich glaube tatsächlich, dass diese fehlende Säule dringend erforderlich ist. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie sich auch verlesen, Herr Frigger. Also ja, wir sind zwar für Wettbewerb, aber diese Spirale nach unten fordern wir bestimmt. Das fordern wir bestimmt nicht. Wir sind also, wenn wir für Wettbewerb eintreten, dann insofern, dass wir halt für eine gesunde, funktionierende Marktwirtschaft eintreten, die halt dezentral organisiert ist, wie das halt bei Piraten immer so ist, dass wir für Dezentralität eintreten und da auch im Wirtschaftsleben. Aber es darf nicht so sein, dass sozusagen auf Kosten von anderen Wettbewerb gemacht wird. Und das deutsche Modell ist da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel über Hartz IV und das damit verbundene Lohndumping könnten wir durchaus auch nochmal sprechen, was das für schlechte europäische Konsequenzen da zur Folge hat. Und was hatten wir noch? Ein Fragesteller. Ach ja, deine Anmerkung an die NRW-Landtagsfraktion nehme ich natürlich gerne mit. Gebe nur zu bedenken, Vorschriften hinsichtlich von Kommentarfunktionen sind ein bisschen schwierig. Wir sind ja als Piraten für Meinungsfreiheit. Dazu gehört auch die negative Meinungsfreiheit. Und insofern ist mir im Moment schlecht vorstellen, da jemanden Vorschriften zu machen, dass er Kommentare freischalten muss oder aufmachen muss. Obwohl es vielleicht wünschenswert wäre. Aber er hat ja auch das Recht zu sagen, ich möchte bestimmte Meinungen nicht veröffentlichen. Und vielleicht wäre es sinnvoller, das sozusagen mit einem liberalen Gedanken aufzulösen und zu appellieren, dass man solche Seiten vielleicht nicht nutzt, weil es natürlich viel spannender ist, solche Seiten zu besuchen, wo die Kommentarfunktion offen ist. Und das ist ja auch mit höherem Erkenntnisgewinn verbunden. Vielleicht regelt der Meinungsmarkt, dass solche Angebote, wie du sie erwähnt hast, wo es keine Kommentarfunktion gibt, dass die einfach durch Nichtbeachtung irgendwann sowieso aus dem Markt ausscheiden, muss man sozusagen. Ja. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich auch an diesem Punkt, auch mit Blick auf die Uhr, das Panel abschließen. Ich glaube, wir haben den Kreis am Ende auch ganz gut geschlossen. Die Antworten oder die Fragen wurden hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Es wurde auf jeden Fall auf alles eingegangen. Vielleicht kann man mitnehmen, auch an die Adresse, an unsere Adresse, dass, um das so ein bisschen zusammenzufassen, die europäischen Parteien sicherlich hier gefragt sind. Und ich denke, genug Anregungen für ein EU-Sixpack 2.0 etc., das Two-Pack dann, genau, haben wir auch gesammelt. Ich bedanke mich bei allen Diskutanten und sicherlich gibt es heute auch im Verlauf des Abends noch weitere Diskussionen. Vielen Dank. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.